Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Investmentstrategien oder aktuelle Jobs. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E. Moin, moin, Nick. Hallo. Ja, hi, Philipp. Nick, ich bin dran heute in unserem Sommer-Spin-Off, in unserem Special, in dem wir über die eine oder andere Aktie reden. Und bevor wir damit starten, kommt auch hier wieder der Disclaimer. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber wir müssen. Die von uns besprochenen Aktien sind natürlich keine Kaufempfehlungen. Die von uns besprochenen Themen oder auch Kennzahlen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Das Ganze ist eher so ein Gespräch von zwei Freunden, wie es immer mal wieder stattfindet, wenn Nick mich anruft und sagt, sag mal, Philipp, was hältst du eigentlich von? Und da haben wir gesagt, komm, während unserer Sommerpause machen wir ein Spin-off-Geldlehre, rücken von unserem normalen Format ein bisschen ab, in der wir euch die Welt versuchen zu erklären oder was da gerade passiert und euch so ein bisschen versuchen wollen zu unterhalten mit der einen oder anderen Aktienidee. Und Nick, da sind wir auch schon drin, heute bin ich dran. Also, da frage ich dich natürlich, Nick, was hältst du eigentlich von Knaus Tabbert? Ach hey, habe ich jetzt nicht mitgerechnet, wobei von Knaus Tabbert hissen wir immer mal wieder. Genau, also alle meine Infos beruhen jetzt auf dem, was du mir zwischendurch so zurufst. Also ich weiß, dass das ein Hersteller von Wohnmobilen ist und dass du ein großer Fan von Wohnmobilen bist oder von Reisen und Urlaub mit dem Wohnmobil. Und von daher kann ich erst, ja, liegt es auf der Hand, dass du dann vielleicht auch dich mit der Aktie beschäftigst. Ich kenne weder Kennzahlen noch irgendwelche Details. Vom Gefühl würde ich sagen, müsste ja eigentlich durchaus ein Trend sein. Also so gefühlt nach Corona sind ja die Campingplätze alle ziemlich voll, was ich so mitbekomme. Dürfte doch eigentlich auch für die Aktie ganz positiv sein. Du kannst ja nebenbei, kannst du dir die ja mal aufmachen und ich erzähle mal so ein bisschen, weil tatsächlich Corona hat den ganzen, war natürlich ein Mega-Trendverstärker, was den Bereich eigenständiges Reisen, Urlaub autark anbetrifft. Viele Dinge waren nicht mehr möglich. Die Flughäfen waren lahmgelegt, Leute hatten Angst, irgendwo eingesperrt zu sein und wenig wieder nach Hause zu kommen. Und dann ging der Trend natürlich dahin, zu sagen, wir machen Urlaub mit dem Wohnmobil und sind einfach frei und erkunden die Welt auf unsere Art und Weise. Und ja, du hast recht, die Campingplätze sind mega, mega voll. Die Autobahnen sind ein weißes Wohnmobilmeer inzwischen. Das nimmt jeder da draußen wahr. Und tatsächlich bei uns persönlich hat der Trend zum Wohnmobil gar nichts mit Corona zu tun, sondern mit unserem Hund. Wir haben einen Hund, und da haben wir gesagt, den wollen wir nicht irgendwie zu Hause lassen oder in irgendwie eine Tierpension geben, sondern wollen wir idealerweise mitnehmen. Und bei so einem Sommerurlaub ist jetzt auch nicht so, dass meine Familie da zwei Wochen, drei Wochen den Hund übernehmen kann. Dementsprechend haben wir gesagt, wir nehmen uns ein Wohnmobil. Und jetzt Offenlegung direkt mal an dieser Stelle, wir nehmen heute auf, aber wenn ihr die Folge hört, da werde ich irgendwo, ich weiß noch nicht genau, wo sein, wahrscheinlich irgendwo Süddeutschland oder Österreich, vielleicht Bünde. Italien. Nee, Bünde nicht. Wobei, vielleicht auf dem Hinweg, komme ich mal lang. Da parke ich bei dir auf der Einfahrt. Ich weiß, da ist mir ganz viel Wendeplatz. Ja. auf jeden Fall, wir gehen in die Ferien und wir fahren auch dieses Jahr wieder mit einem Wohnmobil. Und wenn uns die Leute fragen, wo geht's denn eigentlich hin, dann antworten wir immer, wir wissen es noch nicht, weil wir es tatsächlich nicht wissen. Ich sage immer, wir reisen dorthin, wo es schön ist, wir gucken, wie das Wetter ist und sind wirklich komplett frei. Wir mieten auch keine Campingplätze im Vordergrund da für Wochen und sind da am gleichen Ort, sondern wir reisen so viel. Und Nick, du weißt ja, was wir letztes Jahr erlebt haben mit Südfrankreich, mit Nancy, Montpellier, Nizza, Saint-Tropez, das war Lyon, das war irre. Und ja, ich freue mich schon ganz doll auch auf diese Reise. Und wie gesagt, wir nehmen jetzt vor meinem Urlaub auf und ich frage mich schon selbst, wo ich gerade langfahre, während ich mein eigenes Gesabbel mir bei Spotify anhöre. Aber nun zur Aktie. Tatsächlich, wir mieten uns immer ein Wohnmobil. Wir haben keins gekauft, sondern wir mieten uns immer eins. Und jetzt auf die letzten 4 Jahre gerechnet, wäre es vielleicht auch eine bessere Idee gewesen, hätten wir mal eins gekauft. Aber die ganzen Nebengeschichten von wo bleibt das Wohnmobil eigentlich neben der Saison und verpflichtet man sich dann nicht immer irgendwie mit dem Ding loszufahren und gar nicht mehr andere Reisen zu machen, das wollten wir alles nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir mieten das. Und Nick, ich habe Anfang 2022, habe ich mich hier länger damit beschäftigt, ob ich nicht vielleicht ein Wohnmobil kaufe. Und dann bin ich zu den Händlern gefahren, habe mich informiert, habe mir es angeguckt und ich fand die immer wahnsinnig teuer. Und dann habe ich mich mit dem Händler unterhalten und er hat gesagt, ja, das geht noch viel weiter. Die werden noch viel teurer. Und Nick, du weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe gesagt, okay, pass auf, ich mache jetzt eine Wette, quasi eine Anti-Markt-Wette und kaufe mir die Aktie von Knaus Tabbert, weil entweder hat der Händler recht, dass er sagt, das wird alles noch viel, viel teurer und wird viel, viel mehr Fahrt noch aufnehmen, dann müsste es meine Aktie ja gut tun. Und dann kaufe ich vielleicht einfach mit den Anteilen von der Aktie irgendwann so einen kleinen Teil vom Wohnmobil. Oder aber der Händler hat nicht recht und die Wohnmobile an sich werden wieder günstiger und dann kaufe ich es mir halt dann auf einem anderen Wege. Und dann habe ich tatsächlich den ersten Fuß bei Knaus Tabbert mal reingesteckt. Damals die Aktie für so um die 40 eingesammelt und dann lief das auch sehr gut, ein Jahr später für 60 wieder verkauft. Also ich habe da einen guten Deal gemacht, wie ich finde, in der Zeit. Die hat mir viel Freude bereitet, die Aktie. Und das war damals so, wie ich damit angefangen habe, mich mit der Knaus-Tabbert-Aktie zu beschäftigen. Und da habe ich dir auch schon mal in den Ohren gelegen. Und du hast immer belächelt, Pöni, du mit deiner Knaus-Tabbert-Aktie hier. Ja. Ja, aber gut, ich meine, ich finde die Story super, weil am Ende, das ist ja, das macht ja dann auch Aktien erlebbar. Also du hast dich dann mit dem Unternehmen beschäftigt, du hast ein Hobby, eine Leidenschaft und das dann, und dann beteilige ich mich auch direkt daran, weil du auch ein Stück weit dann einschätzen kannst, wie die vielleicht die Qualität ist. Und natürlich so ein Hedge zu machen, ist ja auch wirklich smart, also zumindest erstmal gedanklich zu sagen, entweder gehen die Preise nach oben, dann aber auch meine Aktie, oder die Preise gehen vielleicht nach unten, dann kaufe ich mir das Wohnmobil. Also ganz witzige Idee. Ja, jetzt fragen sich natürlich alle Zuhörer, die jetzt gerade vielleicht nicht am Rechner sitzen, wo steht denn jetzt die Knaus-Tabbert-Aktie? Ja, also die Knaus-Tabbert-Aktie kannst du aktuell für 30 einsammeln. Wie gesagt, wir zeichnen Anfang August auf und ich habe ja eben erzählt, ich habe sie für 60 verkauft. Also die ist schon ordentlich was runtergekommen und das ist doch schon wirklich sehr interessant, wenn man sich dagegen mal anschaut, wie sich der Umsatz entwickelt hat. Nick, ich habe mal ein paar Zahlen für dich. 2017, also vor Corona, haben die um die 500 Millionen Euro Umsatz gehabt. 2019 dann um die 700 bereits, 2022 eine Milliarde und jetzt pass mal auf, Nick, jetzt lehne ich mal ein bisschen zurück, 2023 hat Knaus Tabbert 1,4 Milliarden Euro Umsatz gehabt, fast 30.000 Fahrzeuge produziert und hat damit das Ergebnis ja in 5-6 Jahren mal verdreifacht und das ist einfach Wahnsinn, was da los ist. Ja, man muss jetzt sagen, ich gucke mir gerade die Zahlen an, also den Umsatz beeindruckend gesteigert, gar keine Frage. Oh, jetzt kommt wieder irgendwas, was du wieder findest. Ja, also jetzt gucke ich natürlich dann auf die Gewinne, also wenn ich eine Umsatzsteigerung habe, aber die Gewinne nicht in der Form so extrem mitwachsen, dann, also ich gucke mal gerade auf die Margen, die sind ja nun wirklich popelig, ne? Also die haben eine Nettomarge aktuell von ungefähr 3%, eine operative Marge von 5%, das ist schon... Ja, hast du aber bei Automobilherstellern häufig. Das ist ja fast karitative Einrichtung, ja. Naja, aber du hast ja bei Automobilherstellern ja selten so eine hohe Marge wie jetzt im IT-Bereich. Nein, es ist richtig, aber die Frage müssen wir uns ja stellen. Die Umsätze gehen hoch, aber die Marge geht runter. Das ist für mich so ein Indikator, dass die vielleicht dann einfach auch Zuliefererkosten, wie auch immer, teurer geworden sind. Dann sind die Fahrzeugpreise teurer geworden. Am Ende ist das, was das Unternehmen damit verdient, eher weniger geworden, obwohl der Kunde mehr dafür bezahlt. Das ist ja dann irgendwo nicht der Case, mit dem ich als Aktionär Gewinne mache. So würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Ja, vielleicht hast du auch ein Standortproblem, ne? Also Knaus Tabbert produziert vorwiegend in Deutschland. Und mit dem ganzen Umfeld im Energiesegment zum Beispiel haben sie natürlich auch ordentlich Gegenwind bekommen. Und das macht es sicherlich nicht einfacher. Sie produzieren auch in Ungarn, aber halt nicht Fernost zum Beispiel. Ne? Okay, ja. Und also das ist ja natürlich erstmal dann erstmal gut irgendwo. Ja, wir wollen ja auch unsere eigene Wirtschaft stärken. Die Frage ist ja immer, ist es ein Investment Case? Ne? Das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Ist das jetzt ein Unternehmen, das ich investieren muss, was dann eventuell auch die Stabilität hat, die ich brauche? Also das wäre jetzt meine Frage an dich. Ist das für dich, jetzt bist du, ich weiß gar nicht, bist du noch oder wieder investiert? Ja, also tatsächlich ist ja das auch so ein bisschen ein Learning daraus, wenn man sich so eine einzelne Aktie verliebt, in Anführungsstrichen, dann birgt das eine große Gefahr. Und bei Knaus Tabbert bin ich echt so ein Fanboy, fast schon wie bei Toni, das haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, dass ich tatsächlich voll hinter diesem Unternehmen stehe und manchmal gewisse Dinge vielleicht auch ausblende. Denn es gibt ja auch Probleme. Ne? Knaus Tabbert zum Beispiel hat einen hohen Lagerbestand, also die Händler sitzen aktuell auf zu vielen Fahrzeugen. Der Trend geht ein bisschen zurück. Was haben sie gemacht? Sie haben die Produktion zurückgefahren. Sie sind jetzt, glaube ich, bei einer 4-Tage-Woche angekommen. Auf der einen Seite auch cool, dass du es als Unternehmen auch so dadurch so ein bisschen wieder steuern kannst, ne? Dass du wieder Knappheit schaffst, um auch wiederum ein bisschen am Bestand, am Lagerbestand was zu machen. Man muss da schon wirklich aufpassen, wenn man so in die eine oder andere Aktie, und ich glaube, jeder Hörer kann sich da vielleicht auch identifizieren, wenn er sagt, ah ja, stimmt, hatte ich auch schon mal mit einem Unternehmen und da hat meine Reise einfach zu lange mitgenommen. Aber für mich, ich bin investiert, ich war vor 30 wieder investiert, habe bei 30 jetzt aber nochmal nachgestockt und stehe auch dahinter. Dazu haben sie eine Dividendenrendite von fast 3%. Das ist nicht so schlecht und auch stabil und auch am Steigern. Und das KGV ist einstellig. Ne? Also gut, welches deutsches Unternehmen hat aktuell keinen einstelligen KGV? Aber ja. Ist das denn für dich eine Turnaround-Story oder ist das eine Buy-and-Hold-Geschichte? Tendenziell jetzt erstmal. Buy and hold. Tatsächlich, okay. Das ist eine gute Frage. Buy and hold. Ich stehe von der Knaus Tabbert wirklich total. Ich feiere das Unternehmen und das ist für mich eine Buy and hold Geschichte. Okay, ja, spannend. Also das ist, da hast du eine kleine, ja, Perle will ich nicht sagen vielleicht, eine kleine Rosine rausgepickt. Die hat ja auch eine sehr überschaubare Marktkapitalisierung. Das muss man ja auch, also du bist wahrscheinlich ja, kurz das davor, das ganze Unternehmen zu übernehmen, wenn du möchtest. Das ist schon so. Also das ist jetzt schon, die Aktie ist ja schon weniger sexy als jetzt eine CrowdStrike oder eine PayPal, über die wir gesprochen haben. Aber mir macht das einfach wahnsinnig viel Spaß, das zu begleiten. Und letztlich die Unternehmenszahlen in den letzten Jahren bestärken mich eigentlich dort. Und ich habe das Gefühl, ich möchte dort Anteilseigner werden oder sein. Ich möchte dabei sein. Ich möchte dort wirklich ein Stück von diesem Unternehmen besitzen. Und ihr Lieben, darum geht es ja letztlich, wenn man Aktien kauft. Und da muss man sich auch immer die Frage stellen, macht man jetzt, deswegen war die Frage von dir echt gut, ist das jetzt ein Zock? Ist das jetzt gucken, antizipiert man irgendeine Kursbewegung? Oder möchte man wirklich sagen, ich versetze mich jetzt in die Lage, dass dieses Unternehmen wirklich gehört und ich Geschäftsführer bin? Und da wäre ich bei Knaus Tabbert dabei. Da wäre ich wirklich dabei. Ja, cool. Also ich finde das generell erstmal gut, so Einschätzung oder dieser Gedanke, es ist ja dieses typische, wir sagen es ja immer wieder, Höhle der Löwen, möchte ich, dass mir dieses Unternehmen gehört und du brennst dafür, das merkt man. Ich gucke da ja nun ganz, ganz nüchtern drauf, weil ich habe gar keine Liebe in Knaus Tabbert und gucke mir einfach nur die Zahlen an. Ich selber würde sagen, Marge ist mir generell zu gering, dann sinkt die Marge noch, Eigenkapitalquote geht extrem zurück, Fremdkapital steigt, also Verschuldungsgrad. Ist ja, und dann noch eine Mini-Marktkapitalisierung, auch wenn die Kennzahlen günstig sind, das wäre etwas, wo ich also selber nicht beigehen würde. Aber nochmal, du hast da einen ganz anderen Hintergrund und du kannst es sicherlich auch besser einschätzen, das Produkt auch an sich, vielleicht auch wieder das Marktumfeld ist. Und sowas sind doch eigentlich immer die schönsten Käufe, wenn man es aus einer Überzeugung macht, weil dann kann man im Zweifelsfall auch bei so einem Unternehmen durch dick und dünn gehen. Aber dennoch, die Frage musst du mir erlauben, wenn du sagst, es ist ein Buy and Hold langfristig. Frage ich mich natürlich, warum bist du bei 60 Euro ausgestiegen, auch wenn es gut war. Ne? Du hast deine Gewinne gemacht, aber die Bewertung war ja dann trotzdem nicht so teuer. Wieso bist du dann rausgegangen? Ja, erwischt. Eine gute Frage. Knaus Tabbert, guckt man sich auch den Chartverlauf an, dann ist er schon volatil. Und ich glaube, dass er bei 60 an der Stelle auch mir zu heiß gelaufen ist für so ein Unternehmen. Du hast es gesagt, kleine Marktkapitalisierung. Es ist ein Trend, der von vielen Seiten bestärkt wurde, wie das autonome Reisen und Urlaub in dem Bereich Wohnmobil. Und für mich war sie dann zu teuer. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt hier meinen Einsatz mit. Ich habe auch tatsächlich, ich glaube, ich habe nicht komplett liquidiert. Ich glaube, ich habe einen großen Teil abgezogen, um dort Gewinne mitzunehmen. Ist auch immer übrigens eine gute Geschichte. Ne? Also wenn du deinen Einsatz gefühlt wieder drin hast, dann spricht da gar nichts gegen, den rauszuziehen und den Rest drin laufen zu lassen. Ne? Also ich bin nicht komplett raus, aber ich habe einen großen Teil abgezogen und habe dann jetzt wieder nachgekauft. Und ich glaube auch, wenn er jetzt weiterläuft, dass er dann trotzdem auch mal immer wieder zurückkommen kann auf diese Bewertungszahlen von um die 40, würde ich mal vermuten. Aber es bleibt spannend und berechtigte Kritik an der Stelle. Touché. Ja, sehr spannend. Also dann stelle ich mal die Frage nach in deine Richtung, sonst stellst du es ja andersrum. Sag uns doch mal allen deine Einschätzung zwischen 0 und 10. Ich kann es mir schon fast denken, wo du landen wirst, aber ja, sag doch mal. Eine 9. Genau, Stabat ist für mich eine 9. Ich glaube, würde man es seriöser betrachten, eher eine 7. Aber ich bin verliebt. Was soll ich machen, Nick? Das kannst du nicht machen. Was soll ich machen? Was sagst du? Ja, für mich ist es ein absoluter Nicht-Kauf. Also die Story kann ich total nachvollziehen, aber habe ich keine Leidenschaft drin. Ist für mich vom Unternehmen viel zu klein. Ich kann es auch viel zu wenig abschätzen. Obwohl die Marktlage eigentlich gut sein müsste, ist die Entwicklung jetzt nicht so rosig, finde ich. Und diese Minimargen, das ist sowieso etwas, was ich nicht gut finde. Und man muss ja auch sagen, so der Multiplikator, also die verdienen halt wirklich immer nur das Geld, wenn sie so ein fettes Auto bauen, was auch echt teuer ist und wo die von sehr vielen Zulieferern abhängig sind. Generell muss ich sagen, Automobilbranche ist überhaupt nicht mein Thema, habe ich wirklich keine Aktien drin, sehr zyklisch, also für mich, ich würde jetzt aus Liebe zu dir, würde ich eine 1 dahinstellen. Aus Liebe, echt so schlimm? Ja, also um nicht eine Null zu. Naja, also es ist ja mal, also ich persönlich würde auf gar keinen Fall in diese Aktie investieren. Würdest du die shorten? Nee, auch nicht. Nee, weil das ist also ich will die shorten. Nein. Das ist eine Prinzipsache. Das heißt nicht, ich finde ja nicht. Also, ja, genau. Du sagst ja mal, ich laber zu viel drumherum. Natürlich, wenn jemand sich damit beschäftigt, das Unternehmen toll findet, so wie du, dann würde ich jetzt auch nicht zu dir sagen, verkauf die zwingend auf dem Niveau. Die scheinen gerade wirklich sehr günstig bewertet zu sein. Also hast du recht, dann ist es wahrscheinlich, diese Einstufung ist wahrscheinlich dieses 0 bis 10 gar nicht so gut. Vielleicht müssen wir das mal überdenken. Also wer die mag und wer sie hat, ich sehe da keinen Grund, warum ich sie jetzt verkaufen sollte. Aber ich persönlich, für mich, würde auf gar keinen Fall in das Unternehmen investieren. Nicht, weil das Unternehmen schlecht ist, sondern weil ich ganz viele andere Ideen hätte, wo ich glaube, dass die Renditewahrscheinlichkeiten und die Zuverlässigkeit höher ist als bei einer Knaus-Tabat. So, und damit hat sich der Zwischenhalt in Bünde dann auch erledigt. So. großartig, also so eine große Diskrepanz hatten wir auch noch nie. Also das finde ich ja echt spannend. Wobei bei Lufthansa waren wir ja schon, ich weiß gar nicht, was ich da gesagt hatte. Aber ich glaube, da hast du, glaube ich, eine 4 oder eine 5 gesagt. Nein, ja. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Philipp, das liegt daran, dass ich gar nicht genau verstehe, deine Einstufung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich die genau, nehmen soll. Und deswegen tendiert das dann bei mir zwischen 1 und 5 und meint aber unterm Strich das Gleiche. Für mich ganz klar kein Kauf, aber günstig bewertet, man kann es machen. Vielleicht. Und am Ende macht doch ihr alle, was ihr wollt. Ja, klar, das sowieso. Aber vielleicht oftmals fragst du dich auch, dass wir auch bei mir telefonieren. Gott, was hat er jetzt schon wieder für Düsen? Das frage ich mich ständig. Ach, herrlich. Aber ich liebe das, dass du da so viel brennst. Und das mache ich ja auch für meine Unternehmen. Und ja, dann ist doch alles gut. Aber klar ist auch, das Ganze ist unterhaltsam. Es ist vielleicht ein Thema fürs Adventure-Depot. Das haben wir letztens ins Leben gerufen, fürs Abenteuer-Depot. Und nichts für wirklich die fundierte Vermögensbildung. Dafür gibt es andere, viel, viel bessere Themen, die vielleicht auch das Thema Reisen, Luxus, Freizeit mitspielen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber ja. Darum sollte es heute gar nicht gehen, sondern unser kleines Sommerspin-off zum Thema Knaus-Tabat. Ich werde jetzt hier mal rechts ranfahren, ein kleines Nickerchen machen, weil ich nehme an, ich werde irgendwo wahrscheinlich jetzt gerade in den Bergen sein oder so. Wer weiß. Keine Ahnung. Hoffentlich hält dein Knaus-Tabat durch. Also nicht, dass du noch eine Panne hast. Das würde auf jeden Fall gut passen. Gut, dass du es ansprichst. Jetzt machen wir die Folge doch noch nicht zu. Wir sind ja im echten Leben auch noch Versicherungsvertreter, ne? Weißt du, wie teuer das ist, so eine Lampe auszutauschen bei so einem Wohnmobil? So ein kleiner Scheinwerfer ist beim Kunden kaputt gegangen. 3.000 Euro. Was? Ja. Oder muss ich damit zu Knaus-Tabat fahren oder kann das hier Carglass repariert, Carglass tauscht aus? Also ich habe die Rechnung heute bekommen. Ich glaube, ich muss mir eben aufmalen, das war glaube ich nicht, aber das war einfach ein freier... Ja, weil das wäre wieder ein Geschäftsmodell für mich. Wenn die Dinger so bauen, dass die da immer kaputt gehen und dann sogar noch teuer sind und dann alle zu Tabat müssen, dann würde ich sogar sagen, okay, da hast du ja fast ein Abo-Hotel. Ja, stimmt, genau. Service at a device. So, nee, das ist hier freies Autohaus gewesen hier in Schwerin. 3.000 Euro, Wahnsinn. Oder auch bei einem anderen Kunden, der ist da gegen so ein Wohnmobil gegengeditscht. Ganz leichte Geschichte, aber da muss natürlich vorne komplett alles gemacht werden. 10.000 Euro Schaden. Wahnsinn. Zieh dir das mal rein. Wahnsinn. Ja, Aber gut, du hast recht, der Aktie hilft jetzt auch nicht. Nee. Wobei vielleicht schneller im Bereich wirtschaftlich Totalschaden mussten neu kaufen. Mach's, lohnt sich nicht mehr, kauf neu. Großartig. In dem Sinne, wir hoffen, euch hat das Spaß gemacht, euch hat es ein bisschen unterhalten. Macht's gut, genießt den Sommer, genießt die warmen Tage, nicht so viel Regen und passt auf euch auf, dass ihr im Wohnmobilurlaub nicht leer ausgeht oder wo auch immer ihr gerade seid. Vielleicht hört ihr uns ja auch am Strand, im All-Inclusive-Hotel auf Mallorca oder... Ich weiß gar nicht, Stieglitz, du könntest um die Zeit jetzt wahrscheinlich auch gerade weg sein. Also können wir bei mir ist noch ein bisschen Mitte September, also ich glaube, bis dahin ist die Folge schon raus. Ach so, okay, alles klar. Also, in dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben, bis bald, ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E. Ich bin gespannt.